Nach David Crosby, unter anderem mit Graham Nash im Chor, eben Linda Ronstadt mit Brian Wilson als Backgroundsänger. Auch mit einem Jimmy Webb-Song wie alle heute im Programm, Adios, aus dem Linda Ronstadt-Album von 1989, Cry Like a Rainstorm, Howl Like the Wind. Nun wieder zum Frühwerk. Und wenn vorhin in der ersten Stunde ein Lied mal ein bisschen in der Art eines Burt Bacharach klang, so erinnert das folgende Stück an den frühen Neil Diamond, an seine ersten eigenen Erfolge oder auch an seine Lieder für die Monkees. Jimmy Webb hat es für die Fifth Dimension geschrieben, auch für ihr Album The Magic Garden 1967. Aber letztlich ist es doch deutlich ein Jimmy Webb-Song mit Rhythmuswechsel und nicht so glatt linear durchgehend wie etwa bei den Monkees. Ein Stückeschreiber ist natürlich immer beeinflusst von dem, was um ihn herum passiert. Nur ist es immer ganz hilfreich, wenn er irgendwann seine eigene Handschrift findet, will er ein Großer sein. Und Jimmy Webb ist ein Großer. Hier ist ein Stück Carpet Man. Wir hören The Fifth Dimension.